Die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat die Sperrung der Kaupthing-Konten aufgehoben. Damit dürften in den nächsten Tagen die meisten der deutschen Sparer ihr Geld, das sie bei der isländischen Bank angelegt hatten, zurückerhalten. Man habe immer auf ein Signal aus Island gewartet, sagte BaFin-Sprecher Benjamin Fischer. Dieses Signal ist gekommen. Der isländische Wirtschaftsminister hat im Namen der ganzen Regierung in Island erklärt, dass die Auszahlung der deutschen Einleger nun erfolgen kann. Es sind auch Gelder auf dem deutschen Konto eingegangen, auf einem speziell dafür eingerichteten Sonderkonto. Und daher war das Moratorium der BaFin nicht mehr erforderlich. Das hatten wir deshalb verhängt, um die in Deutschland bestehenden Vermögenswerte zu sichern. Schon in der vergangenen Woche hatte die Kaupthing-Bank angekündigt, dass allen 30.000 deutschen Sparern der Bank ihre Einlagen komplett ausgezahlt würden. Das soll über ein deutsches Finanzinstitut, offenbar ein Bundesbankkonto, geschehen. Das Einlagevolumen beläuft sich auf insgesamt 308 Millionen Euro. Nach dem Fast-Zusammenbruch der bis dahin größten Bank Islands im vergangenen Oktober waren die Konten gesperrt worden. Die Rückzahlung will das Finanzinstitut aus eigener Kraft schaffen. Doch dürfte nicht alles Geld auf einmal ausgezahlt werden, sagt BaFin-Sprecher Fischer. Nach unserem Kenntnisstand ist es eine erste Tranche, die hier vorhanden ist. Es haben sich aber auch laut Auskunft der Kaupthing-Bank noch nicht alle ca. 30.000 Kunden gemeldet, sodass die Kunden, die sich bereits bei der Kaupthing-Bank gemeldet haben, nun auch mit einer Auszahlung rechnen können. Etwa 20.000 Kunden dürften zunächst berücksichtigt werden. Der gesamte Rückzahlungsprozess werde einige Wochen in Anspruch nehmen, heißt es auf der Internetseite der deutschen Kaupthing-Niederlassung. Die zeitliche Verzögerung geschehe auch aus Effizienz- und Sicherheitsgründen. Zunächst werden aber nur die Einlagen ohne Zinsen ausgezahlt. Kunden, die sich seit Mitte Mai noch nicht bei der Bank gemeldet haben, sollten das in den nächsten Tagen tun. Sie müssen vor allem ihre Stammdaten bestätigen, damit sie ihre Einzahlungen zurückerhalten. Anleger können ihre Zinsansprüche anmelden, wenn das förmliche Verfahren zu dieser Sachlage eingeleitet werde, heißt es weiter in der Mitteilung der Bank. Offen aber bleibt der Streit mit der DZ-Bank, die für die Kaupthing-Bank den Zahlungsverkehr im Inland zu deren deutscher Niederlassung abgewickelt hatte. Die DZ-Bank hatte ein Guthaben von etwa 55 Millionen Euro einbehalten. Das genossenschaftliche Institut will damit eigene Ansprüche sichern, die es gegen die isländische Bank hat. Auf dieses Geld wollte die Kaupthing-Bank zugreifen, damit sie die Rückzahlung an die deutschen Anleger hätte leisten können. Das schafft sie offenbar jetzt auch so. Benjamin Fischer. Die DZ-Bank hat für die Kaupthing-Bank hier das Geschäftskonto in Deutschland geführt. Unser Moratorium ist seit heute aufgehoben. Davon unabhängig besteht aber noch das zivilrechtliche Pfandrecht der DZ-Bank. Da wird es sich wohl auf eine zivilrechtliche Klärung hinauslaufen. Da hat die BaFin keinen Einfluss auf dessen Eingang. Und die Kaupthing-Bank hat allerdings erklärt, dass die Auszahlung ungeachtet dieser Summen vornehmen wolle, also die Gelder aus eigenen Mitteln bereitstellt und sich dann mit der DZ-Bank auf dem Zivilrechtsweg einigen will.